Am dritten Tag aber legte Esther königliche Kleidung an und stellte sich in den inneren Vorhof des königlichen Palastes, gegenüber dem königlichen Palaste, während der König im königlichen Palaste gegenüber dem Eingange zum Palast auf seinem königlichen Throne saß. Als nun der König die Königin Esther im Vorhofe stehen sah, fand sie Gnade vor ihm, und der König streckte Esther das goldene Zepter entgegen, das er in der Hand hielt. Da trat Esther heran und berührte die Spitze des Zepters. Und der König sprach zu ihr: Was hast du, Königin Esther, und was ist dein Begehren? Gelte es auch die Hälfte des Königreichs, so soll es dir bewilligt werden. Da sprach Esther: Wenn es dem Könige recht ist, so möge der König heute samt Haman zu dem Gastmahle kommen, das ich ihm bereitet habe. Da gebot der König: Holt eilends den Haman, damit wir den Wunsch Esthers erfüllen. Als nun der König samt Haman bei dem Mahle, das Esther bereitet hatte, erschienen war, da sprach der König zu Esther beim Weingelage: Was ist deine Bitte, dass sie dir gewährt werde? Und was ist dein Begehren? Gelte es auch die Hälfte des Königreichs, so soll es erfüllt werden. Da antwortete Esther und sprach: Meine Bitte und mein Begehren ist, wenn ich Gnade gefunden habe in den Augen des Königs, und wenn es dem Könige gefällt, meine Bitte zu gewähren und mein Begehren zu erfüllen, so möge der König samt Haman zu dem Gastmahle kommen, das ich für sie bereiten werde, morgen will ich dann nach dem Wunsche des Königs tun. Und Haman ging an jenem Tag fröhlich und guten Muts von dannen. Als aber Haman den Mardachai im Tore des Königs erblickte, wie er weder aufstand, noch Furcht vor ihm zeigte, da ward Haman voller Zorn über Mardachai, doch hielt Haman an sich. Als er aber nach Hause gekommen war, sandte er hin und ließ seine Freunde und seine Gemahlin Seres holen. Denen erzählte Haman von seinem gewaltigen Reichtum und der Menge seiner Söhne und von alledem, wie ihn der König hochgeehrt und wie er ihn ausgezeichnet habe vor den Fürsten und den Dienern des Königs. Und Haman sprach: Ja, die Königin Esther hat niemand mit dem Könige zu dem Gastmahle kommen lassen, das sie bereitet hatte, als nur mich, und auch für morgen bin ich mit dem Könige von ihr eingeladen. Aber all dies genügt mir nicht, solange ich noch den Juden Mardachai am Tore des Königs sitzen sehe. Da antwortete ihm seine Gemahlin Seres und alle seine Freunde: Man richte einen Galgen her, 50 Ellen hoch, und morgen früh sprich dann zum Könige, dass man Mardachai daran hängen solle. Alsdann gehe fröhlich mit dem Könige zum Gastmahl. Dieser Vorschlag gefiel Haman wohl, und er ließ den Galgen herrichten.